Eins, zwei, drei. UFO! Lustig! Herzlich willkommen zu der neuen Folge, das Podcast UFO. Richtig. Heute zu Gast, ihr kennt ihn vielleicht aus X-Faktor, das Unfassbare. Korrekt. Als Co-Moderator der Stefan-Titze-Show. Selbst da bin ich nur Co-Moderator tatsächlich. Darsteller im Smash Mouth, Walking on the Sun Musikvideo. Er hat jetzt sein eigenes Buch, sein eigenes Album ist rausgekommen, wurde in 13 Sprachen übersetzt. Die Stefan-Titze-Experience. Und er ist König der Heuschrecken. Hier ist, meine Damen und Herren, fügen Sie Ihre Hände ruckartig zusammen für Stefan-Titze. Oh mein Gott, vielen Dank. Dankeschön, bleibt ruhig sitzen. Im Ernst, bleibt sitzen. Sitzen noch. Okay, gegenüber von mir gibt's mal wieder den einen, den Unfassbaren. Ihr kennt ihn von Kultformaten, mag ich sagen, wie Verflixte Flicks oder unter anderem auch Last September in Monaco, das Erfolgs-Soundcloud-Format. Dann kennt ihr ihn auch zum Beispiel aus der Werbung, auf der Captain Morgan-Werbung oder aus diversen anderen Alkohol-Werbungen im Fernsehen, weil das sein Ding ist. Herzlich willkommen, Florentin Will. Hallo, vielen Dank. Dann freut mich, hier sein zu dürfen. Was gibt's Neues in deinem Leben? Also. Wir machen heute mal eine Folge ohne Schneiden. Ihr werdet nicht glauben, was mir passiert ist. Da gehe ich doch letztens tatsächlich in den Supermarkt und dann nehme ich mir einen Tiefkühlspinat aus der Tiefkühltheke, also aus dieser Box. Ja, also ihr kennt ja diese. Und zack, war er nicht mehr gefroren. Diese großen Boxen, wo man dann oben so diesen Schieber hat, wo man dann reingreift und dann ist es ein bisschen kühl. TK-Boxen. TK heißen die? Tiefkühlboxen. Ah, da kennst du die Abkürzung dafür? Ja. Klar, ich interessiere mich für Leute und frage dann auch oft mal auch Mitarbeiterinnen, was macht ihr da gerade? Sorry, wie nennt man das? Weil ich interessiere mich auch immer, wie sehen Jobs aus von Leuten, die das professionell machen? Also du hast eine MA gefragt. Ich habe eine MA gefragt, die gerade TK gelehrt hat. Ja, okay. Mit ihrem EW-Einkaufswagen. Okay. War eine Kundin, hat sich herausgestellt. Auf jeden Fall habe ich den TK geö und habe dann R und dann habe ich den S rausgenommen und dann dachte ich mir, das war ganz schön kalt gerade. Aber es war relativ schnell vorbei, weil ich habe meine Hand dann auch wieder rausgenommen. Also auch immer Angst, dass bei diesen automatisch zugehenden Boxen dass du deinen Arm verlierst. So sind tatsächlich 4 meiner Brüder, haben alle ihre Arme verloren. Das war ein bisschen unglücklich, alle gleichzeitig, aber kann man nichts machen. Und dann wurdet ihr genannt die armlosen Brüder. Einarmiger Bandit, einarmige Brüder. Willst du wirklich nicht schneiden? Bist du dir sicher, dass du nicht schneiden willst? Hast du das nicht ein bisschen zu früh gesagt? Leute. Ach, ich freue mich, dass wir wieder zusammensitzen. Wir haben letzte Woche keine Folge rausgehauen, quasi, also keine neue. Wir haben davor 2 Wochen aufgenommen. War zu hoch, einfach der Fokus auf die Sendung und den Moderator war zu groß. Und da haben wir uns gedacht, nee, das können wir nicht machen. Und deswegen müssen wir sagen, es war alles nur jetzt, ein Fake. Sind wir jetzt quasi den Leuten eine super Folge schuldig. Doppelfolge. Eine super duper Doppelfolge. Das ist so ein bisschen wie wenn man Milchpulver in Milch auflöst. So, das ist Doppelmilch. Und genauso ist die heutige Folge. Das ist eine Doppelfolge. Das ist sozusagen, man kann die einzelnen Spuren nochmal trennen. Das finde ich interessant. Kakaopulver in Kakao auflösen? Wäre dann Kakao, einfach starker Kakao. Kartoffelpulver in Backpulver im Backofen auflösen. Oder so Instant-Tee in schon Tee. Mhm. Schon Tee. Liegt oder da was? Liegt zum Beispiel einen Teebeutel in Cola auflösen zum Beispiel. Also wirklich intensiv. In Red Bull auflösen vielleicht. Oh, das glaube ich. Oder halt in Kaffee kochen, aber statt mit Wasser mit Red Bull. Da glaube ich. Oder statt Milch Fanta in den Kaffee. Oder einen Pfannkuchen und man benutzt statt Mehl Kakao. Nikotin. Oder aufgelöst oder Schwarzpulver. Wow. Ich glaube, das ist eine explosive Mischung. Oder man trinkt statt Red Bull einfach einen Liter Kerosin. Ja. Energie. Oder man steigt auf eine 2 Meter hohe Energieerhaltungssatz. Leiter einfach. Wenn du im Mittelalter wärst, glaubst du könntest sagen, hey Leute, das mit den Schwertern und so, das ist totaler Quatsch. Ihr könnt auch Schwarzpulver benutzen. Könntest du aus dem Stand Schwarzpulver herstellen? Ich habe, glaube ich, bis vor kurzem gedacht, dass Pistolen über Luftdruck funktionieren. Deswegen, das stimmt tatsächlich. Deswegen glaube ich nicht, dass ich den Leuten das erklären hätte. Also ich hätte sehr schlau getan, wäre aber nie konkret geworden. Wie so Silicon Valley, uncoole Silicon Valley-Typen, die immer behaupten, sie hätten die großartige Startup-Idee oder App-Idee. Und wenn man sie fragt, werden sie aber nie konkret, weil die eigentlich gar nicht so eine geile Idee haben und es nach außen so tun, als hätten sie die mega Ideen hätten, würden sich nicht trauen, dass andere das vielleicht klauen könnten. Und so wäre ich im Mittelalter auch, ein riesen Arschloch. Ja, ich habe nicht mal in so einer Reaktionskonferenz mit Stefan wie immer eigentlich meinen Mittel- und Zeigefinger zur Pistole geformt, an die Schläfe gehalten und piu, piu, piu, piu gesagt und dann habe ich so getan, als würde ich ein neues Magazin anlegen um ihm nochmal 12 Schüsse zu geben. Und er hat gesagt, ah, in dem Magazin, da ist die Luft drin, ne? Wie bitte? Ja, da ist die Druckluft drin, damit man schießen kann. Ja, es war ein Scherz von mir. Und dann hat sich herausgestellt, dass Stefan tatsächlich davon ausgeht, dass auch normale Schusswaffen mit Druckluft funktionieren. Und man die, also ich weiß nicht, wo er denkt, dass die Kugeln deponiert sind, aber er dachte wirklich, dass in dem Magazin nur neue Druckluft ist. Nee, auch, ich dachte auch, also beides dachte ich tatsächlich. Weil ich habe das Einzige, was ich kenne, ich bin nicht so eine Waffenfamilie wie du. Ja, wie ihr. Waffenstarrend, bis an die Zähne bewaffnet jeden Tag. Genau, wo du morgens schon quasi am Büroeingang schon die ganzen Waffen einlegen musst. So bin ich nicht drauf. Ja. Ich bin nämlich eher so der, wir haben nach dem Teneriffa-Urlaub hatten mein Vater und ich, als ich ganz noch relativ klein war, haben wir uns, weil man da auch schießen konnte, da gibt es dann diese Freizeitaktivitäten und ich habe Schießen geliebt und habe dann mir so eine CO2-Pistole gekauft. Und daher kommt man die CO2-Patronen rein. Weil du die Umwelt hast und den Klimawandel einfach. Und seitdem habe ich geglaubt, quasi, wow, so funktionieren also Knarren. Und dann hat sich herausgestellt, dass die Walter P99 eigentlich ganz anders funktioniert, als ich dachte. Das heißt, aber ich habe auch nicht darüber nachgedacht. Also Waffen spielen in meinem Leben nicht so eine große Rolle. Aber bis zu dem Zeitpunkt, dass du diese Gaspistole in der Hand hattest, hast du nur mit Wasserspritzpistolen gearbeitet und du dachtest, so würde das funktionieren. Da wäre es flüssiges Blei in den Pistolen, die man einfach durch die Kraft seines Fingers... Statt Wasser haben die einfach jetzt Blei reingemacht. Ja, ganz einfach. Es erhärtet in der Luft und... durch die Geschwindigkeit. Ich beziehe mal alles auf die Dinge, die ich gerade damit am nächsten verbinde. Was ist die effektivste Waffe? Ist es Psychologie? Worte. Ja, Worte. Worte sind eine Waffe. Wer gesagt? Tucholsky. Du hast ja mal gesagt, meine Worte sind mein Schwert, aber ein sehr stumpfes. Wie hast du das gemeint? Ich habe, glaube ich, gesagt, wenn Worte meine Sprache wären, wären Worte Lexikon. Gegebenenfalls eine Sprache. Ich muss kurz mal den Strom nehmen. Sonst geht der Senderablauf aus und dann stehe ich da im Verloren im Podcast-Dschungel. Und dann brauche ich auch erstmal eine Taschenlampe in diesem Podcast, in dieser Metapher, die ich jetzt verloren habe. Ich habe deine Frage vergessen. Kann ich auf eine andere antworten? Mir geht's sehr gut. Also ich bin gelassen. Es war eine ruhigere Woche für uns mal. Man konnte so ein bisschen sich mal auch mal ausruhen, hinlegen eine Runde. Schlafen, einfach mal ausruhen. Schlafen. Sich mal auf die seichte Schulter legen. Ja. Und mal einfach ausruhen, mal einfach chillen. Wie schläfst du? Wie kann man sich das vorstellen? Sehr schlecht. Auf dem Bauch, auf der Seite, auf dem Rücken? Nee, ich auf der Seite. Und angeblich ist man ja, wenn man Rechtshänder ist, schläft man auf der linken Seite besser. Mhm. Und deswegen, immer wenn ich auf der rechten Seite liege, denke ich, ja, ich schlafe eh nicht ein, das ist eh Zeitverschwendung. Findest du diese Fakten immer oder hast du die wirklich mal irgendwo gelesen? Nee, die hat mir jemand hier auf dem Wiki ja gesagt. Gesagt so, hier, pass mal auf, Folgendes. Rechtshänder schlafen auf der linken Seite besser. Du hast gesagt eben auf dem Hinweg, kann ich 2 Kryptomate haben und können Sie mir bitte sagen, ob ihr Seite besser schläft als Rechtshänder? Genau. Und deswegen, wenn ich auf der rechten Seite liege, denke ich mir immer, erst gut, ist eigentlich Zeitverschwendung, weil ich kann jetzt eh nicht einschlafen. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich nur die Zeit überbrücken, um mich wieder auf die linke Seite drehen zu können. Weil es dann wieder cooler ist, weil je länger man auf der rechten Seite liegt, desto cooler fühlt sich dann die linke Seite an. Ja, wobei man sich eigentlich fragen kann, warum man nicht unendlich lange auf einer Seite liegen kann. Und ich dachte früher immer als Kind, dass das gesamte Blut in dem Körper auf eine Seite halt so runterfließt und man sich dann irgendwann umdrehen muss, weil sonst die linke Körperhälfte einfach kein Blut mehr hat und man muss sich wieder auf die andere Seite drehen und dann fließt wieder ganz langsam das ganze Blut auf die andere Seite runter. Aber auf der anderen Seite ist es gar nicht so einfach zu beantworten, weil eigentlich ist außer dass man Druck auf die Körperseite ausübt durch die Schwerkraft, die Gravitation. Hat man eigentlich kein Problem. Man kann nicht unendlich lange auf einer Körperseite liegen. Ich habe, glaube ich, irgendwann mal verlernt, mich umzudrehen. Ich habe nämlich irgendwann darüber nachgedacht, als ich dann lag im Bett, wie ich mich gerade umgedreht habe. Mhm. Weil man macht das ja unbewusst irgendwie. Ich habe es mir bewusst gemacht, wie das gerade passiert ist, weil ich habe keine Muskeln benutzt, meiner Meinung nach, aber man dreht sich einfach irgendwie. Also ich habe keine bewussten Muskeln ausgelöst. Du hast deinen Körper ohne Muskeln benutzt. Und dann habe ich irgendwie nachgedacht, wie man das macht. Und seitdem habe ich, glaube ich, verlernt, wie man sich umdreht. Und drehe mich mal so ganz seltsam um und habe immer so ganz viele, weiß nicht, so seltsame, unnötige Bewegungen mache ich dabei. Es ist tatsächlich interessant. Und genau das Gleiche hatte ich auch. Und ich habe die Beinscheren-Strategie entwickelt. Und zwar, du scherst deine Beine aus, also du klappst sie so aus, als würdest du laufen. Ja, genau. Und dann hast du ja sozusagen dann machst du einen Hebel. Rüber. Genau, dann hast du einen Hebel, dann liegst du so da. Und dann kannst du die Füße einfach für sich drehen. Und dadurch dreht sich automatisch dein Oberkörper, weil du ja den Hebel ansetzt, weil deine Beine weiter auseinander sind. Clever. Und dadurch drehst du dich um und dann klappst du die Beine wieder zusammen, wie so ein Taschenmesser und dann bist du durch eigentlich. Ich mach's weißt du, ruckartig, wie so ein Fisch, wenn man Comicfische aus dem Wasser zieht und dann sind die immer auf dem Boden und machen so. Zappeln, ja. Zappeln Platschen, halt. Ja. So mache ich das auch quasi. Ich bewege meinen Oberkörper so ein bisschen hoch und schmeiß mich dann auf die Seite. Du setzt das Gelenk in der Körpermitte an und genau. Also klappst dich dann so um. Auch wie ein quasi, Messer, nur halt ein größeres. Ja, wir können auch genau wie so eine Schere. Also ich mache meinen Oberkörper ganz so ein blödes hoch Thema, Stefan. Und dann ein bisschen drüber. Schere. Schere darfst du in diesem Podcast nicht sagen, ne? Das wissen wir schon. Wir wurden der Zensur bezichtigt. Zum Beispiel, wenn ich früher bei anderen Leuten übernachtet habe als Kind, dann habe ich mich immer total eingeengt gefühlt, weil ich immer dachte, dass mich alle anderen konstant beobachten. Ja. Und ich dachte immer, die beobachten mich konstant und merken alles, was ich tue. Und man weiß ja nicht, ob man normal schläft oder nicht, weil man bis zu dem Alter von, sag ich mal, 26 schläft man eigentlich immer nur alleine. Und ab dann auch ab und zu mit anderen Leuten zusammen. Und dann weiß man ja gar nicht, ob man normal schläft, weil man bis dahin keinen Vergleich hatte. Und deswegen dachte ich immer, die beobachten mich immer sehr stark, ob ich irgendwas anders mache. Und deswegen habe ich dann immer... Sag ein bisschen was über dich aus, dass du immer denkst, dass du beobachtet wirst von anderen, als ob du irgendwie wichtiger wärst als die, weil die ja auch schlafen wollen. Bisschen seltsam. Okay. Aber was ihr mal ausprobieren könnt jetzt, legt euch mal auf den Rücken und legt dann mal euren Arm so angewinkelt, dass euer Unterarm nach oben zeigt, in die Luft. So wie so ein Turm. Ja? Mach das jetzt mal bitte. Nach oben steht der Arm. Egal, ob ihr jetzt in der U-Bahn seid oder gerade am Trucker-Job nachdenkt. Legt euch jetzt mal auf den Rücken. Mach mal kurz die Augen zu. Glieder werden ganz schwer. Stellt euch vor, ihr liegt auf einem großen Schwamm. So wie in der Spüle liegt. Ihr liegt auf einem riesigen Schwamm und ihr sinkt langsam ein in diesen Schwamm. Erst euer Körper, dann die Arme, dann die Beine und der Kopf. Und ihr singt plötzlich klingelt euer Handy, mit einem schrillen Ton. Ihr drückt es weg. Ach, es nervt. Fuck you, Stefan. Ihr seid immer muss ein Anruf so eine Entspannungssession stören. Ihr singt wieder weiter ein. Ihr singt ein bisschen genervt Meter, dabei, weil irgendwie angerufen Meter. Ihr singt ganz tief. Alles um euch herum verändert sich. Ihr hört plötzlich die Hymne der Internationalen Kommunistischen Partei. We will rock you. Und We Will Rock You in a Medley, in einem Mashup. Das ist die Hymne der Internationalen Kommunistischen Partei. Ihr könnt es nicht ganz genau hören. Auf jeden Fall, ihr fallt durch eine Decke und ihr seid plötzlich in einer anderen Welt. Ihr guckt euch um und es ist alles ganz seltsam, denn alles... Es ist ein bisschen gleich, es ist eine Art, ihr seid ein Multiversum. Es ist eine Art Multiversum, aber alle Multiversen sind in einem Universum kombiniert, sozusagen. Alles, was ihr euch vorstellt, ist gleichzeitig und existiert nicht. Jeder Gegenstand hat alle Farben gleichzeitig. Und hat sie nicht und existiert wiederum nicht. Existiert und existiert aber auch nicht. Es ist eine komplett dialektische Welt, in der alles ist und gleichzeitig nicht ist. Vor euch steht... Und wir machen die Augen wieder auf, stehen wieder auf, ihr schüttelt euch kurz, schüttelt den Arm, schüttelt die Beine. Oder ihr legt euch auf den Rücken und stellt euren Unterarm so auf, dass er in die Luft zeigt, ne? So wie so ein Turm. Und dann versucht ihr mal, eure Muskeln schlagartig nicht mehr anzuspannen, sodass der Arm umfällt. So. Und jetzt achtet mal drauf. Wow. Jetzt achtet mal drauf, wie der Arm umfällt. Und ich wette mit euch, ihr kriegt es nicht hin, wirklich... Dass er nach hinten fällt. Nee, dass der Arm wirklich authentisch umfällt, weil ihr immer automatisch, dadurch, dass ihr euren Arm beobachtet, ihr könnt gar nicht anders, als mit euren Muskeln zu kontrollieren, wie er fällt. Ihr habt ein Bild im Kopf, wie ein Arm umfallen sollte. Ja. Und so fällt er um. Ihr kriegt es nicht. Zum Beispiel, wenn du jetzt einen Schauspieler soll so tun, als würde er erschossen. Kopfschuss. Er hat sofort, von einer Sekunde auf den nächsten, versagen alle Muskeln des Körpers. Und er sackt in sich zusammen. Ich behaupte, das ist unmöglich zu spielen, weil du natürlich nicht alle Muskeln ausschalten kannst und weil du ein Bild im Kopf hast, wie jemand umfällt und es automatisch so lenkst, auch unterbewusst, es automatisch so lenkst, dass du so hinfällst. Heißt das, wenn du viel Comedy-Sendungen guckst, wo ja sehr viel quasi überspitzt dargestellt wird, ja, du dann auch anfängst, comedy-mäßig zu gehen, weil du es einfach, weil du Dinge, die eigentlich automatisch ablaufen, dir abguckst, unterbewusst absolut dann doch ich eigentlich. Ich glaube schon. Zum Beispiel in deswegen Filmen, gehen wir lustig. Ich glaube, in Filmen zum Beispiel, wenn Leute erschossen werden, dann fallen sie nach hinten um oder so, als hätten sie jetzt irgendeine Wucht bekommen, was ja Quatsch ist, weil die Kugel schlägt ja normalerweise durch den Körper durch und man sagt einfach ineinander zusammen. Aber ich glaube auch, dass wenn zum Beispiel du erschossen werden würdest, du reflexartig nach hinten dich werfen würdest. Weil du selbst, wenn du stirbst, cool aussehen genau, willst. Und weil du denkst, so müsste es aussehen, so würde die Gesellschaft erwarten, dass es aussieht, wenn du erschossen wirst und wirfst dich so. Die Gesellschaft verlangt von mir, dass ich jetzt ganz doll blute und nach hinten falle. Ja, genau, und dass du stirbst. Reißt mir die Wunden auch noch so ein bisschen auf, damit es mir ein bisschen mehr blutet, weil man blutet ja gar nicht so viel. Genau, und halt so einen Schmerzschrei, den normalerweise auch niemand machen würde, sondern du machst so einen Schmerzschrei und würdest so sterben wie im Film. Ich glaube, langsam assimiliert der Film die Wirklichkeit und irgendwann, die Wirklichkeit wird immer mehr wie ein Film. Und dann gibt es wieder neue Filme. Apropos Schlafen, wusstest du, dass es diese Technik gibt, Powernapping? Du hast einen Schlüsselbund in der Hand, legst dich hin und zwar so, dass der Schlüsselbund über dem Boden ist. So, dann wartest du so lange, bis du eingeschlafen bist. Dann fällt er auf den Boden, du wachst davon auf von dem Geräusch, oder auch nicht, weil du bewusstlos bist, aber du, normalerweise wachst du davon auf von dem Geräusch und dann hast du quasi so eine Sekunde, so einen ganz kurzen Zeitraum nur im Tiefschlaf verbracht und das ist sozusagen so eine Art Reboot des Körpers. Wie so ein Herunterfahren. Das nennt man nicht Powernapping. Doch, das nennt man Powernapping und dann und da kannst du halt wohl danach wieder energiegeladen in den Tag gehen, weil du hast keine Zeit verloren, das dauert maximal so 10, 12 Minuten, wenn du richtig müde bist. Und danach, das ist wie so ein, danach bist du halt so gut drauf, als hättest du geschlafen, also wirklich lange geschlafen davor. Das nennt man so. Ich könnte da, glaube ich, im Leben nicht einschlafen, weil ich mich immer auf den Schlüssel konzentrieren würde und immer meine Aufmerksamkeit darauf lenken würde, den festzuhalten und könnte dadurch nicht einschlafen. Ist, glaube ich. Das geht nicht. Weiß ich nicht. Aber normalerweise soll das so funktionieren. Kleiner Tipp mal aus. Für euch daraus, probiert das jetzt mal aus. Probiert das mal aus. Wir sind mal kurz 10 Minuten leise. Entspannungsfolge. Wir machen heute mal eine Entspannungsfolge. Wir können, warte mal. Einfach ein bisschen. Das waren Möwen. Molekül. Atomkraft. Wasserstoff. Feuerwerk. Zeppelin. Unglück. Tod. Mord. Diese Art von Sketch gibt schon zu Hunderten. Ich bin mir nicht sicher. Doch, habe ich letztens erst gesehen. Wo denn? Auf YouTube. Echt? Guckst du denn oft? Also, ja, also als Parodie auf diese ASMR-Videos. Ach was. Aber dann irgendwie bringt man jemanden um oder. Du sag mal. Man beschreibt das so und ein Mann läuft hinter dir her und kommt immer näher und so. Das ist doch nicht dieses Buch. Du hast doch nicht dieses Buch empfohlen. Wie hieß das nochmal? Welches Buch? Du hast mir ein Buch empfohlen. Die Bibel. Ja. Die Bibel. Die wollte ich mir noch holen. Wer hat sich eigentlich den Namen Bibel ausgedacht? Saßen die Evangelisten zusammen da? Alter, geiles Buch. Erstmal nochmal ganz kurz. Sorry. Lass mal nochmal. Lukas, die Idee mit der Kreuzigung. Alter Vater. Ich konnte es mich nicht weglegen. So, wach mal wieder auf. Glaubst du, dass die vier Evangelien sich quasi überlegt haben, lief das so eine Art Konkurrenzkampf ab? So, wer schreibt das beste Evangelium? Wer schreibt die besten? Ich will die Kreuzigung drin haben. Wer hat die krassesten Szenen? Wer hat die krassesten Stories? Wer vergießt am meisten Blut? So, welches wurde am besten verkauft? Oder, Idee, es gab ja bestimmt noch einen fünften Evangeliker, der aber dann einfach so der behinderte Evangeliker, so der doofe Bruder, der, ja, du darfst auch ein Evangelium schreiben, okay. Aber der halt nicht in die Bibel genommen wurde, so, ja, klar, darfst du schreiben und dann kommst du auch in die Bibel, genau. Und der hat halt irgendwas Verrücktes geschrieben und das taucht wieder auf und das würde man dann, also als Idee für einen lustigen Soundcloud-Clip vielleicht, so 18 Minuten lang mit einer Einleitung, mit einem, am Anfang hört man so Schritte und dann so Klopfen, so und dann, ey, wach auf! Du musst heute dein Evangelium abgeben. Ah, oh, scheiße, das war heute. Das würdest du dann sagen. Oh, scheiße, das war heute. Oh, das muss ich noch abgeben heute. Dabei bin ich doch erst auf Seite 904. Und weiter geht's. 18 Minuten lang. So lange geht das dann noch weiter. Das muss ich mir vorstellen, ey. Wo du gerade erzählt hast, mit dem Schlafen. Ich habe mich gefragt, also es fragt mich schon lange, und es ist wirklich, das brennt auf meiner Haut, diese Frage. Ist Hypnose real? Ja. Weil ohne Scheiß, ich sehe dann immer auf MTV oder diesen seltsamen Sendern, wo man auch nicht weiß, empfange ich die gerade legal oder ist es irgendwie auf sich durch so eine Welle im Universum, so ein Raum-Zeit-Kontinuumsbruch. Da gibt es immer diese Sendungen, wo ein so ein Hypnotiseur rumläuft und da einfach Leute auf der Straße quasi versteckte Kameramäßig in Tiefschlaf versetzt, den dann irgendwas Inception-mäßig einfleust in den Gedanken und sowas sagt wie, wenn da ein Mann mit rotem Ballon an dir vorbeiläuft, dann verspricht sich leider, wenn der berappen lobt mit dem Props. Wenn Tim gleich bei dir vorbeiläuft mit dem roten Ballon, blauen Schuh, das ist wirklich so passiert, dann heb $50 ab, packst in eine Papiertüte und geh zu dem Mülleimer und schmeiß es da rein und ciao. Und dann ist er gegangen und dann ist er wirklich dann aufgewacht. Dann kam halt dieser Extra, wie nennt man das, Komparse, kam vorbeigelaufen mit dem Ballon, mit dem roten Ballon. Und dann hat er den gesehen, ist zum Geldautomaten gegangen, hat 100 Dollar abgehoben und die in den Papierkorb getan. Wo ich mich wirklich frage, warum geht man dann zum Fernsehen? Es kommt der Eismann. Okay, gerade. Warte, fuck, der Eismann kommt gerade. Kann man das hören? Hallo, wollt ihr ein Eis kaufen? Es liegt auch immer so ein bisschen, ein bisschen nach Gruselkirmes irgendwie. Komm, wir holen uns ein Eis. Das ist eine Kugel Haselnuss für den Stefan. Dankeschön. Bitteschön. Wow. Und ich habe mir eine Kugel Waldmeister geholt. Lass es dir schmecken. Eis. Grünes Eis. Lecker. Das ist natürlich. Lecker, lecker. Lecker, lecker. Grün ist die beste Farbe für Nahrung. Haben wir uns auch noch nicht gefragt. Wenn man die Wahl hätte, wenn man nur noch von einer Farbe Nahrung zu sich nehmen würde, was man dann für eine Farbe nimmt? Schreibt es in die Kommentare. Ich würde rot nehmen. Aber ich würde so sehr rot nehmen, dass ich das nicht begründen möchte. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir alle mal vor der Frage stehen und dann will ich nicht, dass alle rot nehmen. Dann wird aber nochmal die Debatte Rotkohl oder Ich habe versucht, warum, ich habe gerade einen eigenen Challenge am Laufen. Ich habe überlegt, die ganze Becher jetzt im Mund zu stecken und es hat funktioniert. Also tut mir leid, aber ich kann Menschen nicht verstehen, die Eis im Becher essen. Was soll das denn? Vor allem, du benutzt ja nicht mehr das kleine Löffelchen, sondern du leckst dann an diesem Becher rum. Weil ich ein Mikrofon halte und deinen Penis in der anderen. Was soll ich machen? Lecker, lecker. Ja, ja gut. Das finde ich auch nicht schlecht. Wenn man mit Kindern spricht, wiederholt man oft Wörter, um sie direkt danach nur zu sagen. Ist das lecker, lecker? Das habe ich noch nie Doch, gehört, klar. noch nie gemacht. Lecker, lecker. Igidigit. Das sind so Dinge, die man nur zu Kindern sagt. Igidigit. Igidigit. Oh Gott, oh Gott. Lecker, lecker. Oh Gottchen. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Schieß mich tot, du. Vor allem, warum sagt man Wörter dann einfach zweimal? Kommt das dann irgendwie deutlicher an? So, was meinst du? Wow, wow. Mhm. Was ist eigentlich Katze? Miau, miau. Mounts, mounts? Ich glaube, es ist super für die Hörer, jetzt uns beim Eisessen zu gucken. Ich glaube, die Hörer sitzen auch gerade in so einem netten Café, haben sich vielleicht einen Eisbecher geholt mit einer netten Dame oder dem Jüngling haben die sich geholt. Ein Bub. Ein Ulk-Bub haben die sich von der Straße geholt und gesagt, du, wollen wir nicht ein Eis essen gehen? Hattest du schon mal ein Das ist das klassische Date, ne? Eis essen gehen im Sommer. Und beim Podcast hören, ja. Das ist das klassische Date. Hier, ich habe diesen Podcast. Wollen wir den zusammen hören? Ich habe sogar diesen Y-Stecker. Ah, eine Peitsche nennt man das in der, in der Welt der Tontechniker. Nennt man das eine Peitsche, einen AUX-Verteiler. Das nennt man Axt in meiner Erfindung gerade. In meiner der Welt der Seefahrt. In meiner Fantasie nennt man das. In der Welt meiner Fantasie. Mit welcher historischen Epoche kennst du dich am wenigsten aus? Barock. Ja. Barock. We will barock you. Barock you. Barock you. Wir fahren ja beide bald nach New York. Und heute, beziehungsweise gestern, kam heraus, in welchen Unterkünften wir untergebracht wurden. Und natürlich haben wir die beste Adresse bekommen. Wir haben ein Hotel in München bekommen, leider, was ein bisschen ungünstig ist. Das ist lustig, dass du es ansprichst, aber München wäre, glaube ich, näher dran an Manhattan als das Hotel, wo wir jetzt untergebracht sind. Das ist kein Hotel, es ist in Harlem, einfach eine Privatwohnung. mitten in Harlem einfach, wo man in allen Reiseführern steht, man soll da nicht zu tief reingehen. Und genau steht da, mittendrin, haben wir jetzt eine Unterkunft bekommen. Mit Abstand am weitesten weg von allen Unterkünften. Aber weißt du, genauso möchte ich New York erleben. Nicht so in den Touristenströmen mal wieder untergehen, sondern auch mal wirklich da, wo das echte Leben stattfindet. Wo wächst denn so ein Ben Schwartz auf? Oder Benny Schwartz, wie du sagst. Einfach mal Basketball spielen gehen. Ja. In so einem Straßenkorb. Einfach mal sagen, hey Leute, braucht ihr noch ein Basketball? Nicht, wo ist es schön, wo kriegt man irgendwie so Musical-Tickets hinterhergeworfen? Ja. Nein, wo wird man entführt? Wo wird man eine Knarre an den Kopf gehalten? Wo wird man erschossen? Wo muss man einen 10-Euro-Schein in der Jacke haben, damit man die Einbrecher, die überfallen auf der Straße, die Überfaller sozusagen, dass man die abschrecken kann? wo? Abschrecken mit 10 Dollar. Ja, einfach. Also, zu viel Geld, der muss mächtig sein. Nee, ich stand sein. Bei so einem Reiseführer, den ich mal hatte, als ich das erste Mal in New York war. Dass du dir ausbezahlen kannst. Dass man immer 10 Dollar irgendwo in der Jacke aufbewahren soll, dass wenn Leute kommen, das Portemonnaie von dir wollen, du sagst, du hast kein Portemonnaie dabei, nur diesen 10 Euro Dollarschein. Du meinst nicht, dass das... Und dann nehmen die das und sagen, okay, ciao. Du meinst nicht, dass das Kriminelle in den Reiseführer geschrieben haben, sie müssen immer 100 Dollar dabei haben und sofort es dem ersten Schwarzen geben, den sie sehen. Ich habe gehört, man soll 2 Geldbeutel mit sich rumtragen. Mhm. Dass man immer einen abgeben kann. Damit die 2 klauen können. Ja, aber ich dachte mir, die Kriminellen sind ja nicht dumm. Nur weil die schwarz sind, heißt es nicht Auto. Ja, aber nicht ganz komplett dumm. Die lesen ja auch die Reiseführer und wissen, dass die Leute 2 Geldbeutel haben. Und dann müssen die immer, dann schreiben die in der nächsten Auflage, sie müssen immer 3 Geldbeutel mitnehmen, damit sie 2 abgeben können. Was ganz geil ist, weil die immer mehr klauen können dadurch auch. Genau. Bei einer Person. Das ist wie ein Film. Wenn die einen Geldbeutel von denen nehmen, dann stehen sie noch vor dir und so sagen, und? Der nächste? Ja, und du legst dann so den zweiten auf den Tisch. Ja, gut. Wie im Film, wo ich mir frage, woher wissen die, dass er noch eine Knarre hat? Ich hätte es nicht gesehen. Wow. Nee, in Filmen, wenn die eine Knarre hinlegt und dann gucken die dich an und dann ist auf der Gag, dass noch eine größere Knarre kommt und so. Und ich frage mich, wow, wo haben die das gesehen, dass die noch eine Knarre hat? Nehmen Sie bitte genau 17 Geldbeutel mit, wovon in 16 nur ein 5-Euro-Schein ist und ansonsten nichts. Ja. Naja. Lustig. Machen wir da eigentlich auch einen Podcast in New York? In NY, wie ich sage? Wie ich selten sage. Wie ich Brooklyn oft falsch sage. In Los Angeles, in LA, wie ich sage. Ja, würde ich sagen. Aber nur eine halbe Stunde irgendwie so. Weil wir dann so, wir tun dann so busy, dass wir da nicht 40 wir Minuten müssen sonst. Noch, wir müssen gleich noch zum Baseball. So würden wir tun. Deswegen würden wir nur eine halbe Stunde immer noch aufnehmen. Aber jeden Tag, würde ich schon sagen. Ich habe mal gelesen, dass Baseballspiele immer länger werden im Laufe der Zeit. Dass die früher kürzer waren, weil die Leute sich immer mehr Zeit lassen. Weil die immer weniger zu tun haben. Lust haben. Weil die langsam merken, dass es ein extrem langweiliger Sport ist. Und es gibt also eine Zeitbegrenzung, bis du den Ball geworfen haben musst. Ne? Du kriegst den Ball und es ist ja nicht so wie beim Fußball, 90 Minuten, dann ist aus, sondern es ist ja so Innings und Sätze und blank Kram. Ja, ja. Das heißt, du kannst ja einfach eine Minute warten, bevor du den Ball wirfst. Und warten die halt und dann wirft er den Ball, oh, daneben. Oh, nochmal die Dose nicht getroffen. Das ist ein Sport, wo auf den Rängen schon so andere Sachen am Laufen sind. Mhm. So Leute fangen dann an, plötzlich irgendwie mit Aktien zu handeln und nebenbei irgendwie so einen Scheiß zu machen. Ja. Wo die Zuschauer dann Volleyball spielen in den Zuschauerrängen. Genau, damit schon so eigene Spiele am Laufen haben, irgendwie das Spiel nachspielen, weil es so lange dauert. Und auf das Spiel wetten dann. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, die Sportkultur ist ja in Amerika auch generell ganz anders. Ja, das stimmt. Oder? Wieder mal näher ist drauf mir rein. Auch schon mal eingefallen. Aufgefallen. Mir fallen halt immer die falschen Wörter ein. Ich habe keine Lust mehr. Ich gehe jetzt. Oder bei Stefan. Mit seinem Jetpack. Jetzt muss ich ihn wieder tragen. Mit seinem Jetpack. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Bist du mit deinem Segway gekommen? Du wolltest heute eigentlich mit deinem Segway kommen. Da hat sich Stefan mal gedacht, heute scheint die Sonne. Heute ziehe ich mir eine kurze Hose an, heute setze ich mein lustiges Cabby mit dem Propeller oben drauf an und fahre mit meinem Segway wild flitzend, sausend fast Ich bin sogar. Indirekt mit meinem Segway gekommen. Ich bin mit meinem Auto gekommen und das im Kofferraum liegt das. Living la vida loca. Wir haben letzte Woche angefangen, die Gag-Challenge zu machen. War ein bisschen Alkohol drin im Eis, oder? Also ein bisschen was reingemacht vorher. Nee. Eine Kleinigkeit. Gag-Challenge. Kriegst von mir eine Feedline. Und du musst darauf möglichst schnell eine Punchline geben. Wir ziehen das durch, bis es klappt. Wir machen 3. Jeder macht 3. Okay. Wollen wir nicht einen Jingle machen so? Das ist mega lame so. Okay. Jingle. Wop, wop, wop. Also, während, warum? Während. Wessen Portemonnaie? Während in Brüssel die Verhandlungen laufen, sehen wir in Kiel einen Mann mit einem schwarzen Koffer in der linken Hand. Die Frage, warum? Warum? Welches Eis bestellt sich der Elefant? Tiramisu. Okay. Gestern ist der Vaterschaftstest zurückgekommen. Stellt sich raus, ich habe ihn falsch adressiert. Wow. Das solltest du noch in dein Stand-up einbauen. Nach jeder Pointe. Wow. Die Anwaltskosten wurden sehr hoch. Na, das ist keine Feedline. Mein Anwalt sagte zu mir, das können Sie nicht tun. Daraufhin habe ich... bin ich in eine Bar gegangen. Ja, gute Richtung. Und habe zu dem Barkeeper gesagt, ja. Jetzt hör mal zu, Rudi. Die Sache mit uns, das geht jetzt schon zu lange. Ich komme jedes Mal hierher, du sagst, du leist mir Geld und am Ende zahle ich dir das Geld nicht wieder. Ich habe ein schlechtes Gewissen, ja? Und ich weiß nicht, warum du mir immer wieder Geld gibst, aber der Gag ist hiermit vorbei. Ich bin eigentlich eine Fledermaus und kann gar nicht reden. Sehr gut. Okay. Was ist der Unterschied? Guter Anfang. Zwischen einer Leiter und einem Blauwal. Schwierig. Ja. Was ist der Unterschied zwischen... Wir müssen das schneiden. Was ist der Unterschied zwischen Wolken und einem Zaun? Kann ich dann auch fragen. Einfach mal. Was ist der Unterschied zwischen Wolken und einem Zaun? Worum geht es eigentlich in eurem Podcast so? Stille. Relativ viel. Wir beantworten Fragen. Wir fragen. Wir fragen. Und dann denken wir nach und dann kommen wir zu einer Antwort. Das ist auch, glaube ich, keine gute Feeline. Ich glaube, man muss eher sowas sagen wie die Dinge, zu denen man schon Assoziationen hat. Also ne, was... Ach so, und Wahl und Leiter? Was ja, war jetzt genau die Assoziation, die ja, man das so war hat? Auch falsch. Wir nehmen ja, nochmal beide eine Runde zurück. Okay. Dann mache ich nochmal neu. Was sagt der Schwarze zu dem Erfinder des Kugelschreibers? Heißt Blanc, weiß, blank geschrieben? Ja. Hat der Erfinder von Mont Blanc auch den Kugelschreiber erfunden? Nein. Mont Blanc ist ein Berg. Dann weiß ich nicht. Ja, Mont Blanc ist auch eine... Ich möchte lösen. Mont Blanc ist auch eine Kugelschreibermarke, nämlich. Und ja, was wäre dann der Gag? Der Gag wäre dann, können Sie Mont Blanc nicht... was heißt schwarz Noir. Auf Französisch? Noir. Das ganze Bit war jetzt mein Gag. Publikum nochmal. Sorry, was heißt nochmal schwarz? Auf Französisch? Hast du diese Rubrik? Was sagt ein Bauarbeiter, als eine Frau vorbeigeht? Zeig mir deine inneren Werte. Ja. Trainer. Bob. Kommen wir nun zu unserer nächsten Rubrik, dem Scherzanruf der Woche. Wir haben uns heute was überlegt. Und zwar rufen wir bei einem ahnungslosen Opfer an und überlegen denken uns eine was. Spannende Geschichte. Macht euch bereit auf ein bisschen Fremdscham, ein bisschen Spaß und ein bisschen Hoffnung auf ein besseres okay. Leben. Scheiße, okay, ich habe meine Wohnung verloren. Nicht so wichtig, aber gut, hallo. Oh. Hallo, hier ist die Mobilbox von... Das war der Scherzanruf der Woche. Ich lache mich kaputt. Und jetzt kommt's, geht's weiter mit unserer neuen Rubrik. Dem Freestyle. Ja, es ist soweit. Seit der 5. Folge, glaube ich, haben wir es uns nicht mehr ans Mic gewagt. Aber wir haben geübt parallel. Denn wir haben intern ein bisschen verzagt. Doch haben wir es nicht verlernt. Ja, ja. Denn gelernt ist gelernt. Spaß ist für gleich. Wir haben jetzt folgende Idee gehabt. Wir können auf normalen Beats nicht rappen. Das ist ein bisschen schlecht. Aber wir sind euch schuldig, zu zeigen, wie wir Fortschritte machen. Denn wir machen welche, weil wir üben fleißig. Und deswegen haben wir einen sehr langsamen Beat rausgesucht. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Okay, warte. Okay. Wir machen den Beat auf halber Geschwindigkeit. Okay, aber wir brauchen ein Thema, A, B, ne? Weil sonst. Nee, A, A, B, B. Sonst funktioniert das nicht. Ach ja, genau. Okay, wir brauchen eine Geschichte. Wir erzählen. A, G, F. Def, DB. Def. Okay. Nee, lass es mal vielleicht einfach... Nee, aber sonst beschreiben wir nur Dinge, die im Raum sind und ja. Wie wir aussehen und dass wir heute Abend nochmal okay. In den Zoo gehen. So. Und das interessiert okay. Geht die Leute also ein Thema ist Untergang. Ist ein bisschen zu grob. Wir sagen einfach, Umweltbewusstsein. Thema Umweltbewusstsein. Okay. Beat auf Fiber geschnitten. Okay. Okay. Ich fange an. Ja. Mein Name ist Stefan, das Fun steht für Spaß. Die Sonne scheint und grün ist das Gras. Hey, mein Name ist Bernd und wir sind keine Lappen. Wir kümmern uns intensiv für den Erhalt der Polkappen. Wir glauben, da liegt viel Potenzial. Es sterben viele Tiere aus, auch der Wal. Das ist ein Scheißthema. Überhaupt, bitte nein. Nein, man braucht eine Handlung. Man braucht irgendeine Handlung. Es muss irgendwas passieren. Okay, okay, okay. Ich gehe in den Supermarkt und weiß nicht, was ich kaufen soll. Okay. Okay. Ich gehe heute los. Mein Ziel heißt EDK. Ich weiß, was ich möchte. Alles klar. Der Trip wird spannend, da bin ich mir sicher. Ich weiß nur nicht, wo sind denn hier die Tiefkühlfächer? Ich streife um die Gänge und suche alles ab. Ich muss mich etwas beeilen, meine Zeit ist knapp. Ich hol mir Kinderriegel, die mag ich so sehr. Aber ich kann mich nicht entscheiden, nehme ich vielleicht auch eine Milchschnitte, das ist schwer. Ich schaue mich um und sehe weit und breit keine Milchschnitte. Doch am Kühlfach, da sehe ich eine heiße Schnitte. Oh Mann, wie spreche ich sie bloß an? Das fällt mir so schwer. Ich bin ein schüchterner Mann. Hoffentlich ist ihr klar, ich bin erfolgreich auf Twitter. Sie sieht zwar ganz süß aus, aber schmeckt ein bisschen bitter. Ich hätte sie vielleicht nicht anlecken sollen. Das ist inakzeptabel, das Frauen nicht wollen. Ich frage sie, was machst du hier? Sie sagt, ich hab einen Freund. Ich dachte das Gespräch anders, als es jetzt läuft. Ich glaube, ich habe ihr die Luft zum Atmen genommen. Und jetzt hat sie mich gehauen und ich sehe nur noch verschwommen. Ich gestehe ein und sag, wir sollten uns andere Leute sehen. Sie sagt, ja, das wäre mir echt bequem. Ich setze meinen Einkauf fort und gehe zu Getränken und dann frage ich mich, soll ich ihr vielleicht einen Sekt schenken? Die Antwort lautet nein, relativ schnell in meinem Kopf. Ich bin mir sicher, auch sie hat einen schönen Zopf. Es ist mir aufgefallen, ihre Haare waren blond. Oh, da sehe ich die hey. DVDs und die haben James Bond. Hey, ho, yes, yo, ich hole mir die DVD noch in den Korb, bevor ich wieder gehe. Kasse 2 ist leer, ich stelle mich hinten an und dann lege ich die Sachen auf das Kassenband an. Das Einzige, was fehlt, ist ein Kundendifferenzierungsmodul. Ich lege es auf das Band. Mann, ist das cool. Das war der coolste Einkauf, den ich jemals hatte. Und dann drehe ich mir die Sonne auf die Platte. Ich will den Supermarkt verlassen. Ich komme nicht durch die Tür. Diese Lichtschranke ist schwer. Für mich die reinste Qual. Ich gehe also nochmal durch den ganzen Markt und gehe vorne aus der Türe, ja, wie ich das mag. Ich laufe die Straße entlang bis zum Straßenübergang. Mic drop. Ich glaube, ich habe die Bananen vergessen. Oh nein, wie's mache ich jetzt nur? Das ist echt beschissen. Ich vergaß noch zu erwähnen, welcher Tag heute ist. Es ist 1996. Meine Freundin ist weg und bräunt sich in der Südsee oder auf Madagaskar. Ich steige ein in mein Auto, ich fahre einen Ford Car. Dachte, du sagst Ford Fiesta, aber auch dein Reim ging ziemlich klar. Moment, ist das jetzt ein Privatgespräch zwischen uns beiden? Weil das würde ich nicht wollen. Lass uns das mal lieber bleiben. Vielleicht hast du recht. Es war eine schlechte Idee. Drum steige ich in mein Auto und schieb eine CD ins CD-Laufwerk. Um die anzuhören. Ja, schon gleich. Ich muss warten, bis deine Zeile vorbei ist. Wie lange ist dieser Song, ey? Ich höre die von ABBA, die mag ich so sehr. Ich fahre um die Ecke und anschließend in den Kreisverkehr. Yeah! Alter, wir haben's durchgezogen. Wow, wow, represent. Yo, yo, yo. Nächstes Mal ein bisschen schneller. Ups. Oh, okay, sorry. Das war was ganz anderes. Ja! Mir hat es euch gefallen. Schreibt es in die Kommentare. Gebt uns einen Daumen nach oben. Abonniert uns. Schreibt uns mal eine Mail. Wir kriegen echt wenige Mail, aber wir kriegen tatsächlich viele Fehlermeldungen. Wir kriegen weniger Postkarten als Meldungen. Weil es ist tatsächlich, wir müssen auch jetzt mal ein ernstes Thema ansprechen. Ja, wir haben mal Gags, auch mal ernst. Erstmal ernst. Serious Business! Ich suche rückwärts! Ernste Themen, ernst verpackt. Heute Stefan und Stefan Themelow. In der nächsten Stunde hört ihr noch Live is a Rollercoaster und Maroon 5 mit Tainted Love. Und jetzt viel Spaß mit Marek Amado. Bis gleich. Ciao. Und da sind wir wieder. Das war Can't Live Without You von Marek Amado. Stefan, hast du eigentlich schon mitbekommen, was gerade los ist? Ich sag mal wieder, die Nachrichtenwelt spielt crazy. Crazy weird. Pew, pew, pew, pew, pew. This is crazy. Was war denn da los in Hambach? Hast du es gelesen in der Zeitung? Ja, ein riesen Tsunami. Oh mein Gott, wie konnte das denn passieren? Ich weiß nicht, was da los war. Oh ich mein Gott. So viel Wasser habe ich das letzte Mal gesehen, als deine Mutter in den Pool gesprungen ist. Oh mein Gott. Weird. Au, he didn't say that. Und das war's mit uns. Mal. Viel Spaß in der nächsten Stunde. Jetzt kommt Marek Amado. Viel Spaß. Marek Amado. Wie heißt die? Nee, die hat doch hat die nicht die... Mareike Public, Amado? Die hat doch die... wie heißt denn nochmal? Die Karaoke... Nee, Kinder-Playback-Show. Weißt du, wie es klingt? Mareike Amado klingt wie Dagmar Fernandez oder so. Was passt überhaupt nicht zusammen? Mareike Amado. Die hat doch die Pedo-Playback-Show moderiert. Ja, ganz ehrlich, eine Kindersendung im Fernsehen, wo Kinder sich vor laufender Kamera umziehen... Als ob das nicht offensichtlich an eine pädophile Zielgruppe gerichtet ist. Kann man damit drüber reden oder ist es noch ein Tabu? Wohl eher Mareike Amapedo. Oh mein Gott. He didn't say die that. Bienen. Yes, he did. You have to be cool, fooling me. Cause that's too crazy. So Gadgets, so, die wir einspielen manchmal. Mhm. Astro TV. Ja. Ja, ich weiß. Ich hab's gehört. Angenommen, also ich denke mir immer, die entscheiden ja gerade spontan, was sie demjenigen sagen wollen, der an der anderen Leitung ist. Nee, angenommen, die haben einen schlechten Tag. Dann würden sie noch, also dann würde ich, wenn ich einen schlechten Tag hätte, würde ich das an den Leuten auslassen, denen ich die Zukunft vorhersage. Mhm. Dann würde ich sowas sagen wie, wenn, ja, kriege ich mein Geld zurück? Die Kinder zurück? Verbrennen in einem großen Nein. Feuer. Sie kriegen nicht nur ihr Geld nicht zurück, sie werden noch mehr verlieren. Noch mehr verlieren, sie werden schwanger und werden das Kind gebären und es wird sofort in der verbrennen. Hölle. Es wird noch im Krankenhaus verbrennen. Weil das Krankenhaus, wo auch ihr Mann übrigens drin liegt, weil er sich vor den Kopf gestoßen hat. Und eigentlich Mann Lappalia, aber er ist auch gestorben. Ihr Mann hat es in Brand gesetzt mit 14 Liter Benzin. Ja, geklaut, was er geklaut hat vorher, wofür sie jetzt belangt von werden. Ihm. Sie mussten sogar dafür bezahlen. Ja, also eigentlich alles gut, ne? Tschüss. Oh, ich sehe gerade, die Zeit fliegt aber, Mensch. Huh, ah, tut mir leid, wir hätten leider gerne noch weitergemacht, aber wir müssen leider los, Stefan. Wir müssen den Raum verlassen, weil jetzt gerade auch andere Leute hier reinkommen. Da kommen jetzt so eine ganze Schulklasse. Wir müssen jetzt sofort aufhören. Lauter Pfadfinderinnen. Wir kommen gleich rein. Wir kommen gleich raus. Sorry. Leg das mal ganz kurz weg, wir kommen gleich. Alles klar. Gut, mach's bis gut, gleich. Ne? So, wir müssen doch ganz kurz abmoderieren. Also, das war die 18. oder 19. Folge von Podcastliste Nukularbahn. Nee, diese Folge war ein Gastbeitrag von Gastliste Geisterbahn. Sorry, wenn es nicht ganz so gut war, weil wir haben ein Skript von denen bekommen. Aber die haben das gut gemacht mit den Stimmen, ne? Die haben echt ihre Stimmen sehr gut imitiert. Alles klar. Okay, mach's dann denkt an das Gewinnspiel und bis nächste Woche. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.